so wie ich bin. Der Tag hat seinen Sinn. Ich will nichts mehr überlegen. Und das Meer unter mir pulsiert. Ich spür, mein Herz vibriert. Ich spring kopfüber rein ins Leben. Und ich lehn mich zurück, federleicht, voll mit Glück. Es ist so, wie fliegen ohne Flügel. So kann das Leben sein, wie tausend Sterne Feuer. Ein bisschen Abenteuer, ein Schuss Risiko. So fühlt sich Leben. Ist Wunder Wahrheit werden irgendwann. Und dann Vollgas in den Himmel atmen an. Wenn du dein Herz nach außen trägst und du weißt, dass du was bewegst, komm mit, wir setzen rote Segel. In den Adern Adrenalin, im Kopf tausend Symphonien. Spiel fair, sonst gibt es keine Regel. Und ich lehn mich zurück, federleicht, voll mit Glück. Es ist so, wie fliegen ohne Flügel. So kann das Leben. So fühlt sich Leben an, ganz losgelöst, verrückt sein, bis Wunder Wahrheit werden irgendwann. Und dann Vollgas in dem Himmel, Amen, Amen. Stell für dich die Uhr auf Sonnenzahl. Du musst es einfach wagen. Bis Wunder.